Klobuckel versteckt und niemand was merkt. Oh, das reimt sich ja. Und was sich reimt, ist gut. Sicher mögt ihr es auch gern, wenn euch eure Mutter oder Großmutter oder Tante Geschichten erzählen. Dem Pumuckl geht's nicht anders. Aber da ist ein Unterschied. Ihr könnt zwischen Märchen und wahren Geschichten unterscheiden. Der Pumuckl nicht. Er nimmt alles für wahr. Und nur darum konnte diese Geschichte passieren. Also, es war mal wieder einer jener Tage, an denen der kleine Kobold sich kräftig langweilte. Na, du, also bitte, verschling mich nicht vor Latergänen. Halt wenigstens die Hand vor den Mund. Ach, mit der Hand vor dem Mund ist mir langweilig. Ja, kannst mir ein bisschen helfen. Mit dem Handbesen ein bisschen zusammenkehren, da, unter dem Tisch und da vorne. Das ist ja viel langweiliger. Ja, dann mach ein Gedicht oder was. In meinem Kopf ist heute einfach kein Gedicht drin. Ja, was ist dann drin? Nichts, einfach überhaupt und gar nichts. Ich glaube, ich habe heute Nacht alles, was drin war, einfach weggeträumt und alles hinausgedacht, so lange, bis der ganze Kopf leer gedacht war. Ja, dann musst du halt wieder was Neues reintun in deinen Kopf. Oh, ich weiß was. Du musst mir was Neues erzählen und dann ist was Neues in meinem Kopf drin und dann ist mir nicht mehr langweilig. Oh, du bitte, erzähl mir was. Ja, was Schönes. Was soll ich dir denn erzählen? Ich weiß auch nichts. Ja, aber du hast doch vorhin die Zeitung gelesen. Da stehen doch immer so viele Geschichten drin. Na, da ist nichts dabei, was ich dir erzählen könnte. Warum liest du es dann? Politik interessiert dich nicht. Mord und Totschlag mag ich nicht erzählen. Oh, bitte, erzähl doch was. Nein. Von Tort und Mutsch, Mozart, oder wie das heißt. Nein, also gut, dann muss ich eben wieder gähnen. Ja. Gut, dann gehst. Nein, ich gähne nicht, sondern ich gähe. Jawohl, ich gähe hinaus in den nassen Regen. Ja, das machst. Zählst die Regentropfen. Da bist den ganzen Tag beschäftigt. Der Pumuckl ist hinausgetrottet. Er hat natürlich nicht die Regentropfen gezählt. Er hat es vorgezogen, durch die Regenpfützen zu steigen. Aber auch das wurde ihm nach einiger Zeit langweilig. Da kam zufällig die Frau Mitterndorfer mit der kleinen Bärbel aus dem Haus. Auch die Bärbel wollte durch die Pfütze warten. Aber die Mutter sagte: Bärbel, lass das. Pfui, die Pfützen sind doch dreckig. Will aber. Schau, deine schönen Schuhe werden ganz hässlich. Ist doch schade drum. Nein. Aber Bärbel, wenn du nicht schön brav bist, dann erzähle ich dir nachher auch keine Geschichte. Und du hörst doch so gern Geschichten, oder nicht? Schon, aber... Na also, gib mir schon die Hand. So ist's brav. Und wenn wir wieder daheim sind, dann erzähle ich dir eine feine Geschichte. Darfst dir eine wünschen, ja? Nun, da hat der Pumuckl aber aufgehorcht. Auf der Stelle ist er zum Meister Eder in die Werkstatt gerannt und hat sich bitter beschwert, dass er nie Geschichten erzählt bekommt, wenn er brav ist. Doch der Meister Eder hörte gar nicht zu. Das machte den Pumuckl so wütend, dass er beschloss, auf eigene Faust zu seiner Geschichte zu kommen. Er kletterte über Balkone, hüpfte auf Fenstersimse und suchte die Wohnung von der Bärbel. Das war sehr anstrengend und dauerte eine Weile. Und wahrscheinlich hätte er die Wohnung auf diese Art auch nicht gefunden, wenn er nicht plötzlich doch die Stimme von der Frau Mitterndorfer gehört hätte. Sie war tatsächlich mitten im Erzählen der versprochenen Geschichte. Ja, und dann sind die Kinder in den Wald gelaufen, immer tiefer und tiefer. Und sie hatten schrecklichen Hunger. Und da ist plötzlich ein kleines Häuschen dagestanden. Das Hexenhäuschen. Ja, aber das wussten die Kinder ja noch nicht, dass da eine Hexe drin wohnt. Sie haben zuerst gar niemanden gesehen. Und weil sie so Hunger hatten, haben sie eben ein bisschen an den Lebkuchen geknabbert, die außen dran waren. Und dann ist die Hexe gekommen. Ja, und zuerst sind die Kinder furchtbar erschrocken. Aber dann haben sie gedacht, dass das eben nur eine hässliche alte Frau ist. Und darum sind sie auch mit ins Häuschen gegangen. Merkt ihr eins,

Da drüben war ich doch schon. Hier liegen viel mehr Tannenzapfen. Und das Holz dort. Himmel, stell dich doch nicht so an. Mama, ich bin schon pitschnass. Was wir heute tun, brauchen wir morgen nicht tun. Merkt ihr das? Komm, hilf mir mit dem Korb da. Au! Oh. Hab ich mich aber jetzt gekratzt. Der Korb! Hast du den jetzt umgeworfen? Aber ich bin doch gar nicht dran hin. Nein, nein, du bist nie an was schuld. Ja, ja. Jetzt können wir die ganzen Tannenzapfen wieder neu einklauen. Ich mach's ja schon. Meinst du, mir macht das Spaß? Dir wird der Spaß noch vergehen. Hast du was gesagt? Nein. Wuhuhuhu! Wuhuhuhu! Mama! Mama! Was war denn das? Weiß ich doch nicht. Da hat irgendjemand Huhu gerufen. Na und? Wenn schon. Also diese Hexe fürchtet sich um die Welt nicht. Aber warte, warte. Ich suche jetzt das Haus und lass den Buben raus. Ui, ui, das reimt sich auch noch. Und was sich reimt, ist niemals ungereimt. Also jetzt werde ich gleich das Haus finden. Natürlich hat der Pumuckl weit und breit im Stadtwald kein Haus gefunden. Er ist hin und her gelaufen und zu guter Letzt da wieder herausgekommen, wo er in den Wald hineingelaufen ist, bei den Heimgärten und den kleinen Siedlungshäusern am Stadtrand. Da gab's nur eine Lösung. Die Frau Mitterndorfer musste sich in ihrer Erzählung ein wenig geirrt haben. Sicher war der Hänsel in einem Gartenhaus eingesperrt. Aber in welchem? Alle hatten so fest verschlossene Türen, dass ein Kobold nicht hineinkommen konnte. Da musste der Meister Eder helfen. Und zwar schnell. Du musst sofort mit mir kommen und das eingesperrte Kind herausholen. Sofort! Ich kann da nicht rein. Ich habe alles entdeckt. Die Frau, die es getan hat. Und das Mädchen. Und was ist los? Das habe ich dir doch erzählt. Die Mutter von der Bärbel, die hat doch gesagt, was da in unserem Wald passiert ist. Und wo zwei arme Kinder vor lauter Hunger. Und niemand kann sie finden. Und ich habe sie gefunden. Glaub mir, das ist sie. Eine böse Frau. Du musst schnell mitkommen. Ja, aber ich verstehe nicht. Jetzt sei doch nicht so langsam, sonst ist sie ja weg. Das Mädchen ist dabei. Genauso, wie es die Frau Mutterndorfer gesagt hat. Aber ich kann ihr ja das Kind nicht wegnehmen. Aber du kannst es und du kannst auch das Haus besser finden. Aber das ist doch Sache der Polizei. Aber wenn doch weit und breit keine Polizei ist, nur der tiefe, tiefe Wald. Und da sind die zwei allein. Komm, schnell, ja, schnell, schnell. Ich weiß nicht. Doch, schnell. Naja, nachschauen kann ich ja mal. Ja, komm, schnell. Das Spaziergang. Und wenn was dran ist, dann kann ich jedenfalls die Polizei verständigen. Ja, genau, das kannst du. Und die Hexe, die wird dann eingesperrt. Und die Kinder, die können heimgehen. Und wenn sie so wenig zu essen haben, dann können sie ja mal bei uns essen. Ja, das sehen wir dann schon. Ja. Vielleicht bildest du dir das auch alles nur ein. Nein, ich bilde mir nichts ein. Ich hab's doch selbst gesehen. Ganz genau. Nur das Haus, das weiß ich nicht genau. Der Meister Eder hat also seinen Arbeitsschurz mit dem Mantel vertauscht und ist mit dem Pumuckl in den Wald gegangen. Der Pumuckl war sehr aufgeregt. Als sie zum Wald kamen, hat es wieder leicht zu regnen angefangen. Bei dem Regen sind die sicher schon heimgegangen. Psst, nicht so laut. Also, in welcher Richtung war's denn? In der, oder nein, in der war's. Ja, also in welcher? Ja, ganz tief eben, in der ganz tiefen Richtung, im tiefen, tiefen Wald. Ja, so tief ist der auch wieder nicht. Dort! Hast du es gesehen? Nein, es war nur ein Busch. Dort ist ein Haus. Das habe ich vorher ja gar nicht gesehen. Das ist doch kein Haus. Das ist eine Futterstelle für Rehe. Futterstelle? Ui, essen Rehe Lebkuchen. Wie kommst du denn da drauf? Ja, vielleicht war das Haus, das die Kinder im Wald gefunden haben, ein Futterhaus. Also, das verstehe ich nicht. Aber ich schleichen wir hin. Vielleicht sind sie drin. Das reimt sich. Natürlich war weder an der überdachten Futterstelle noch sonst wo im Wald jemand zu finden. Der kleine Kobold war sehr enttäuscht. Er führte den Meister Eder dann zu den Heimgartenhäuschen am Waldrand. Da war bei dem schlechten Wetter auch niemand zu sehen. Und der Meister Eder weigerte sich selbstverständlich, in abgesperrte Grundstücke zu klettern. Er erlaubte dem Pumuckl, ein wenig herumzuschnüffeln, und dann sagte er: Geh zu, Pumuckl. Da werden wir bloß pitschnass. Das hat doch keinen Sinn. Vielleicht hast du bei der Frau Mitterndorfer was Falsches gehört. Nein, nein, ich habe nichts Falsches gehört. Und ich habe auch nichts Falsches gesehen. Und ich will nicht, dass den Kindern was passiert. Der Bub, der wird ja vielleicht gebraten. Geschmorren, kein Mensch brät ein Kind. Klabauter Ehrenwort, das hat die Frau Mitterndorfer gesagt. Ja, das hat sie vielleicht gesagt, weil sie die Bärbel nicht anders versteht. Obwohl ich finde, dass das ein Unsinn ist, so einem kleinen Kind derartige Schauergeschichten zu erzählen. Das finde ich auch Unsinn, Kindern Geschichten zu erzählen. Mir sollte man Geschichten erzählen, weil ich mich nicht fürchte und weil ich Kinder retten kann. Jawohl, aber mir erzählst du ja nie Geschichten. Fängst jetzt schon wieder damit an. Also mir reicht's, dass du die blöde Geschichte erfahren hast. Ich bin jetzt eine Stunde im Regen rumgelaufen. Du darfst doch jetzt nicht zu suchen aufhören. Aber das hat doch keinen Sinn mehr. Ich frage lieber die Frau Mitterndorfer selber. Ich muss sowieso zu ihr, weil ich einen alten Schrank bei ihr begutachten soll. Ja, frag sie. Du wirst sehen, dass ich alles ganz richtig gehört habe. Da bin ich gespannt. Ja, das ganz bestimmt. Da brauchst du gar nicht so gespannt sein. Es war nämlich so, dass... Also, die Frau war das bestimmt, die ich gesehen habe, mit dem Mädchen. Ja, also, wenn es wirklich stimmt, könnte ich ja dann der Polizei einen Hinweis geben, aber... Und der Bub wird gebraten. Aber ich glaub's nicht recht. Ach, was... Der Meister Eder ist daraufhin tatsächlich zu der Frau Mitterndorfer gegangen. Und nachdem er den alten Schrank angeschaut hatte, fragte er so nebenbei als möglich: Was ich noch fragen wollte, haben Sie auch erfahren, dass da in unserer Gegend zwei Kinder verschwunden sind? Was? Ja, was Sie nicht sagen. Hörst du, Bärbel, zwei Kinder? Also ich warne meine Bärbel immer davor, mit jemandem mitzugehen. Ein Kidnapper? Nein, das ist eine komische Geschichte. Die müssen davongerannt sein und in unseren Stadtwald verschwunden. Der Bub wird in irgendeinem Haus festgehalten und das Mädel, das ist nur gesehen worden. Ja, sowas. Ach, die Sorge der Eltern, wenn ich mir das vorstelle. Ja, aber ich habe gedacht, Sie kennen die Geschichte. Nein, das ist das erste Wort, das ich höre. So? Kennen Sie die Kinder? Sind Sie hier aus unserer Straße? Das weiß ich nicht. Ich hab gedacht, Sie wüssten vielleicht was Genaueres. Wissen Sie, ich bin gerade vorhin im Stadtwald spazieren gegangen und da ist meine Frau mit so einem Mädel begegnet und jetzt wüsste ich halt gern... Alle Fälle die Polizei verstehen. Ja, schon, aber... Sie sind in so einem Fall für jeden Hinweis dankbar. Auch wenn es sich dann als falsch herausstellt. Ja, aber was mich nur wundert, dass Sie nichts wissen davon. Ein Bub und ein Mädel, die in den Wald gelaufen sind und die aus irgendwelchen unguten Verhältnissen stammen und... Und dann sind sie offenbar in ein Haus nahe. Mutti, in ein Hexenhaus? Nein, Bärbel, in kein Hexenhaus. So was gibt's nicht in unserem Stadtwald. Wissen Sie, Herr Eder, ich habe erst vor einer Stunde meiner Bärbel die Geschichte von Hänsel und Gretel... Was, das Märchen haben Sie erzählt? Die sind ja auch in den Wald gelaufen. Ja. Und jetzt meint sie... Was sagst du? Von Hänsel und Gretel? Ja, Sie kennen doch das Märchen. Ja, und ob ich das kenne? Ja, sowas. Ja, jetzt gebt mir Licht auf. Ja, dass ich nicht auf sowas gekommen bin. Mein, bin ich ein Depp. Natürlich, der Lebkuchen. Und dass der Bub braten wird. Das ist doch gar kein so komisches Märchen. Nein, das Märchen ist nicht komisch. Ganz was anderes ist komisch, aber das verstehen Sie nicht. Also entschuldigen Sie bitte, mir ist was eingefallen, ein Witz. Wirklich, es ist ein Witz, aber ich kann ihn Ihnen leider nicht erzählen. Das geht nicht. Sie reparieren mir also gelegentlich den Schrank? Ja, nächste Woche vielleicht, ja. Und wegen der Waldgeschichte, es würde mich sehr interessieren, ob die Sache aufgeklärt... Na, die ist schon aufgeklärt. Nichts für ungut, Frau Mitterndorfer, nichts für ungut. Und wieder glaubt jemand, dass der gute Meister Eder nicht ganz richtig im Kopf sei. Aber daran ist er ja schon gewöhnt. Er ging also, gefolgt vom auch sehr verwunderten Pumuckl, zurück in die Werkstatt. Immer wieder musste er laut lachen. Also ich verstehe dich nicht. Was gibt's denn da zu lachen? Du hast Frau Mittermeier ja gar nicht weiter erzählen lassen. Sie hätte dir sicher die ganze Geschichte erzählt, aber du hast dir nur noch gelacht, hast du. Aber das Ganze ist doch ein Märchen. Ja und? Deswegen wird der Hänsel ja doch gebraten. Vielleicht steckt sie ihn eben gerade in den Ofen. Ja, hast denn du das Märchen nicht zu Ende gehört? Zu was für einem Ende? Naja, die Gretel befreit natürlich ihren Bruder. Und dann werfen sie gemeinsam die Hexe in den Ofen. Die Hexe? Ja. Die ist schon im Ofen? Ja. Schon lange? Ja, schon sehr lang. Woher weißt du das? Weil das Märchen so angeht, es war einmal. Und alles, was mit es war einmal angeht, ist schon lang her und vielleicht gar nie passiert. Ja, aber die Frau im Wald, die ich gesehen habe... Ja, das war eine andere Frau. Und da kann man nicht sagen, es war einmal. Ja, vielleicht könnte man sagen, es war einmal ein Schreinermeister und der hatte einen kleinen Kobold. Ja, aber den hat er doch noch. Wir sind doch gar kein Märchen. Ach so, ja, dann muss ich dir halt doch ein richtiges Märchen erzählen. Ui, du erzählst mir. Also, Pumuckl, jetzt hör mal gut zu. Ja. Es war einmal ein armes Ehepaar, das hatte zwei Kinder. Hänsel und Gretel. So ist der Pumuckl doch noch zu seiner Geschichte, Verzeihung, zu seinem Märchen gekommen. Er war der beste Zuhörer, den es gibt. Und der Meister Eder war der beste Erzähler, den es gibt. Und beide haben gefunden, dass Märchen etwas sehr Schönes sind, wenn man sie nicht glaubt.